nicht riechen, kann ich auch die Herren vom Gericht. Da hocken sie mit Fäusten wie ein Schwergewicht auf ihrem Paragraphenthron und brennen jedem, der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn. Die werden ihren Lohn bald kriegen für ihr gottverfluchtes Recht. Dass ich bei dieser Jagd nicht darf der Hauptmann sein, naja, das werden sie mir wohl verzeihen. Man schlagt dem ganzen Lumpenpack das Maul mit einem Hammer kurz und klein! Also, es steht, dass ich mindestens 6 Seiten bis zu 12 Seiten, was weiß ich, na gut, das ist ja alles ganz offen. Das ist also, und dann, dass ich die Fotos selbst zuerst hier sehe und dann die ausgesuchten Negative, also Diapositive an die schicke. Mhm, ist doch gut so, oder? Ja, das ist alles okay. Es steht nur nichts von der Titelseite. Das ist alles verschleiern. Ja, was ich fragen wollte, ob wir nochmal irgendwie zusammenkommen. Ja, ich bin ja mit dem Brief einverstanden, den die gefaxt haben. Ich finde es nur unverschämt, dass die einfach ignorieren, was ich frage. Ja, das mit dem Titel, sagen wir mal so. Ich meine, sie gehen da gar nicht drauf ein überhaupt. Ja, anscheinend wollen sie das nicht so richtig. Also, sie wollen es dann halt. Nicht, sonst hätten sie ja gleich gesagt, logisch. Also, jetzt wollte ich halt fragen. Ich meine, Interview, Rolling Stones. Wo ich damals mit 60 Minutes gar nicht hingefahren bin, wenn ich mit der Drogurt, das kann ich auch noch machen, irgendeinen anderen Tag. Dem hatten wir mal ungefähr 20 Seiten in Rolling Stones und so. Aber da habe ich immer nur gesagt, Cover Story. Yes, okay, Cover Story. So ist wohl der Monotheismus entstanden. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Okay, na, wenn die wirklich interessiert sind, eine Zeitung, dann machen die natürlich eine Cover-Story, ist doch klar. Cover-Story heißt doch den Titel, nicht? Mhm. Dass sie sich da so verstecken, das heißt, dass sie sich so unheimlich wichtig vorkommen mit ihren Titeln. Ja, also, soweit ich das jetzt interpretiere, sind sie da, wollen sie sich da nicht festlegen. Also, ich muss jetzt auch sagen, dass ich schon langsam etwas entnervt bin und schon etwas gestresst bin von diesem ständigen Hin und Her. Und jetzt wollte ich halt fragen, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Naja, möchte wissen, was die über den Titel sagen. Es ist nicht so, dass ich nur so geil bin auf den Titel von denen, sondern weil ich eben seit Jahren immer, außer es ist ohne meine Beteiligung geschehen, nicht? Na gut. Mhm. Ohne meine Beteiligung geschehen, nicht? Dann bringen die irgendwie Seiten und, okay, dann habe ich ja mit denen gar nicht vorher gesprochen, nicht? Mhm. Aber im Augenblick, wo es eine Sache ist, die man zusammen macht, weil sich engagiert, da habe ich seit Jahren immer hin und habe die zig Sachen abgelehnt. Mhm. Also ich meine, gut, Stern ist eine Scheißzeitung und das Spiegel ist eine Scheißzeitung, aber beide haben Titelgeschichten gemacht. Nicht? Ich meine, was deutsche Zeitung anbetrifft. Mhm. Ich meine, der Bild hat mir gesagt, dass die Nachforschung ergeben hat, dass 92% der Leser die Zeitung der Serie wegen gekauft haben. Meine Güte, das erzählen die mir ja nicht, wenn es nicht stimmt. Mhm. Was soll der Quatsch? Sagen Sie ihm doch, okay, ich bin mit diesem Brief einverstanden, mhm. Aber die sollen sich äußern zu dem Titel. Ja, aber ich zum Narren halten lassen. Also, es sind im Augenblick niemand mehr da in der Redaktion. Dann kann ich nur sagen, dass der Titel nicht garantiert werden kann. Das kann ich nicht sagen. Kann. Ich habe mich gefragt, was ist mit dem Titel? Und dann wollten sie mir geklagt, was rausrücken mit der Sache. Und dann kann ich Ihnen jetzt sozusagen nur sagen, das kann ich nicht garantieren. Das ist alles, was ich machen kann. Moment, in diesem Fax, haben wir dasselbe Fax bekommen? Ich habe bisher noch nichts bekommen. Also das liegt aber, weil ich hier im Hotel gerade besetzt bin. Es sind 2 Seiten, es ist eine Seite, wo ich sage, also Kensky anliegen, finden Sie den von Ihnen gewünschten Vertrag. Herr Paul Schirnhöfer. Ist der Fotograf, ja? Aha, okay. Und unser Direktor Lorenz,